Und das Rehgehirn? Wir haben mit einem ähnlichen Stück versucht, es so auf dem Kopf zu befestigen, wie das die Illustration von Carol Schauer zeigt, erzählt Schunk. Es erwies sich als schwierig, das Rehgeweih vorm Herunterfallen zu schützen. Womöglich ist es ihr speziell fürs Grab auf den Kopf gesetzt worden. Die Spitzen des Geweihs scheinen auf natürliche Weise abgebrochen. Dafür sind auf dem Schädelfragment die Schnitte zu erkennen, mit denen das Fleisch entfernt wurde. Auffällig ist, dass die Stangen unten an der Vorderseite einen polierten Eindruck machen. Die Furchungen des Horns sind hier fast verschwunden. Besonders merkwürdig ist das hier. Lisa Schunk zeigt auf die Stellen auf halber Höhe, direkt unterhalb der nur noch rudimentär vorhandenen Vordersprossen. An beiden Hörnern sind Einkerbungen zu erkennen. Die sind alt, da war aber kein Fleisch, das entfernt werden musste. Eigentlich machen Einkerbungen an dieser Stelle keinen Sinn. Es sei denn, um eine Schnur zu fixieren. Wozu? Vielleicht war zwischen den Hörnern etwas gespannt oder befestigt. Federn vielleicht. Eine Art Traumfänger? Das Geweih könnte auch aufgehängt gewesen sein. Mittlerweile ist Olaf Jörris dazu gekommen. Spannt man zwischen beiden Hörnern einen Faden, hat man eine Laute. War unsere Heldin also keine Schamanin, sondern eine Bardin? Es wird ja auch diskutiert, ob die Schildkrötenpanzer nicht als Rasseln gedient haben oder bespannt als Perkussionsinstrumente benutzt wurden, sagt Jörris. Dann wären das Vorläufer späterer Schamanentrommeln. Spekulationen gehören zwingend zur Archäologie. Thesen müssen aufgestellt werden, um sie zu überprüfen. Es ist auch schon vermutet worden, dass viele Beigaben gar nicht der Frau, sondern dem Kind gehören. Sie könnten von einer aufwendig gestalteten Babytrage stammen.